Jede Nacht an der Kirche geht auch die Uhr zurück und streift die alte Birke mit ihrem schwarzen Stück von einem Schauspiel. Schatten, die zu unser aller Glück nicht mehr sind als Ratten aus den tiefen Kellernlöchern, um unseren Verstand zu fassen.